dem Rhein. Da soll doch schon der Himmel für uns auf Erden sein. Hier ist noch die Freude und das Glück zu Haus. Die Sonne lacht auch in der Nacht aus jedem Glas heraus. An der Donau und am Rhein, denn hier wachsen ja die Reben und im goldenen deutschen Wein. Und aus allen Winzerstuben schallt es in die weite Welt, dass selbst unser Herrgott dort oben sich ein Glas bestellt, weil der Wein vom Rhein und der Donau ihm so gut Weil der Wein vom Rhein und der Donau.